Einfach erfolgreich verhandeln. Verhandeln mit der richtigen Strategie und den passenden Werkzeugen. Einfach, pragmatisch und erfolgserprobt. Wir verhandeln. Täglich, überall, ein Leben lang. Doch wie bewusst tun wir das? Welche Werkzeuge setzen Sie ein? Haben Sie eine Strategie für Ihre Verhandlungen? Wie oft ärgern Sie sich über Ihre Zugeständnisse? Kennen Sie die unfairen Tricks Ihrer Verhandlungspartner? Ich möchte mit diesem Audioseminar Ihre Aufmerksamkeit für das Thema Verhandeln schärfen. Dazu stelle ich es in den Zusammenhang von Kommunikation und Wahrnehmung, grenze es von Gesprächen und vom Feilschen ab und zeige Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen für mehr Erfolg in Ihren Verhandlungen. Im Workshop können Sie dann im geschützten Raum diese Werkzeuge ausprobieren. Die Inhalte gliedern sich in 6 Kapitel. Im ersten geht es um Grundsätzliches. Im zweiten Kapitel habe ich ganz kurz gefasst einiges an Basiswissen zusammengetragen. Das Ganze wird vertieft im 6. Kapitel. Darauf kommen wir später immer wieder zurück. Das 3. Kapitel befasst sich mit dem wichtigen Thema Vorbereitung. Es ist weiter untergliedert in die Abschnitte das Spielfeld bestimmen und die Spielzüge planen. Im 4. Kapitel gehen wir dann gemeinsam in die Verhandlung. Ich habe dieses Kapitel aufgeteilt in 5 Abschnitte. Beziehung aufbauen, spezielle Werkzeuge, erstes Angebot, erste Forderung, teilen und zum Abschluss kommen. Im 5. Kapitel geht es um die Nachbereitung der Verhandlung. Und im 6., wie gesagt, um die Vertiefung der Grundlagen.